Wir sind nicht entsetzt, wenn wir die Wirklichkeit dieser Welt als nicht nur nicht von Liebe erfüllt, sondern geradezu geladen mit Feindschaften und Widerständen erkennen. Wir sind nicht einmal traurig. Das Leben so zu erkennen, wie es ist, ohne Lüge, ohne Phrase, ohne Mitleid, ist eine Forderung der Wahrhaftigkeit. Wenn die Erkenntnisse, die wir gewinnen, alte Vorstellungen zerstören, wurmstichig gewordene Idole zertrümmern, so ist das keineswegs bedauerlich. Jedes sich entfaltende Wachstum hat im Grunde auch etwas Zerstörerisches. Das natürliche Denken empfindet kein Mitleid bei dieser Feststellung. Nur das dekadente Gefühl einer seelisch kranken Menschheit konnte ganze Theologien darüber ersinnen, konnte dichte Schleier einer Versöhnungslehre über die schroffen Felsen der Wirklichkeit breiten, aber nur in Behauptungen, in Gedanken, in Bildern, in Vorstellungen und in Täuschungen. Der Denker, der einen Gedanken zu Ende zu denken vermochte, hat diese Schleier stets verachtet. Und gar der Krieger, der sich in die Welt der Feindschaften begibt, hat sich allen Schein zum Trotz stets auf sein Schwert verlassen. Der Wirklichkeit auszuweichen oder sich zu ihr zu bekennen, das ist die entscheidende Frage unserer Zeit. Trug oder Wahrheit? Hier trennen sich die Träumer von den Kriegern. Ihr Kindlein, liebet euch untereinander. Ein gewiss schöner Satz. Ein Satz aus einer Welt, die fern der unseren sich erheben mag, einer Welt, die keines Menschenauge je gesehen hat. Wären die Menschen Kindlein, so könnte eine in diesem Sinne kindlich liebevolle Welt geschaffen werden. Die Menschen aber sind nun einmal beim besten Willen nicht dazu zu bewegen, wie die Kinder zu werden. Einmal ist schon lebensgesetzlich betrachtet der Kindheitszustand eine Wachstumserscheinung und alles andere als ein Lebensideal. Dann aber wehrt sich der bewusste Mensch entschieden gegen eine Verniedlichung, eine Verharmlosung des Menschentums. Nicht etwa aus satanischem Trotz gegen irgendwelche Heilslehren, sondern eben aus der Erkenntnis der Wirklichkeit dieser Welt und dieses Lebens. Wie aber sieht die Welt aus? Ist sie ein Paradies, ein Garten der Geborgenheit, eine Oase, ein Schlaraffenland? Wer je davon träumte, wird schon durch die pochende Not aus solchem Traum erweckt werden. Die Welt, so wie sie uns in ihrer Wirklichkeit erscheint, ist ein Wechsel von Angriff und Widerstand, von Beharrung und Überwindung. Wer sich dem Zustand fügt, der ist verloren. Ein einfaches, nur für den Schwächling grausames Gesetz. Es ist kein Zufall, dass die Menschen, je weiter sie sich den nördlichen Bezirken der Erde nähern, härter, angreiferischer und kriegerischer werden. Sie haben sich gegen eine raue und unwirtliche Umwelt zu wehren, die sie, wehrten sie sich nicht gleichzeitig durch alle Kräfte ihrer Hände und Sinne, umbrächte. Die Natur vernichtet den Menschen, der sich nicht zu schützen weiß. Ist sie darum grausam? Der Regen wird uns zuweilen lästig. Er macht uns den Aufenthalt im Freien fast unerträglich. Ist er darum eine Geißel der Menschheit? Oder der Frost, der Sturm? Wir haben nun einmal uns damit abzufinden, dass schon in der Natur Mächte vorhanden sind, die uns zur Stellungnahme, ob freundlicher oder feindlicher, sei dahingestellt, zwingen und an deren Wirklichkeit vorübergehen zu wollen, ein Zeichen von Lebensunfähigkeit, von Unfähigkeit, die Natur so zu erkennen, wie sie ist, wäre. Die Natur ist weder gut noch böse. Sie steht über solchen von Menschen, von ich-bezogenen Wesen aufgestellten Maßstäben. Die in ihr waltenden Kräfte, das Gesetz, lassen wachsen und vergehen, keimen und reifen, und der ewige Rhythmus des Alls hat kein Ohr für Klagen und Seufzer. Der Mensch hat sich der Natur zu stellen, sich mit ihr auseinanderzusetzen, notfalls den Kampf mit ihr aufzunehmen, bestenfalls ihre Geheimnisse zu ergründen und sich so manche ihrer Äußerungen nutzbar zu machen. Gut wird die Natur dem Menschen dann erscheinen, wenn sie ihm Nahrung, aber auch seelische Werte zu vermitteln vermag. Böse mögen ihm die angeblich zerstörerischen Naturgewalten erscheinen, jene Gewalten, deren er nicht Herr zu werden vermochte. Je machtloser der Mensch nun ist, umso mehr böse Naturgewalten wird es für ihn geben. Wir denken an den Kampf des Menschen mit dem Meer. Ist das Meer böse, wenn es Dämme und Deiche zerbricht? Wenn es fruchtbares Ackerland überspült, wenn es Dörfer und Städte zerschlägt und Menschen tötet? Oder ist der Mensch zu schwach gewesen, durch seiner Hände Arbeit und durch seines Geistes Denken wirksamen und erfolgreichen Widerstand zu leisten? Unerhörtes hat der Mensch im Widerstand gegen den Zustand zu leisten vermocht. Unzählige Geheimnisse hat er der Natur entrissen und sie sich seinem Fortschritt, seiner Sicherheit nutzbar gemacht. Ja, manche angeblich feindliche und zerstörerische Gewalt wurde nach Erkenntnis ihres Gesetzes zum Bundesgenossen des Menschen. Wir haben es uns abgewöhnt, von Gut und Böse in der Natur zu sprechen. Wir lächeln verächtlich oder verzeihend, wenn wir primitive Menschen oder Völker solche ich-süchtigen Werturteile fällen hören. Wir haben mehr Vertrauen zu unserer eigenen Kraft gewonnen, darum ist unser Willen zum Widerstand gewachsen. Die Welt als Erscheinungsform der Natur ist ein ewiger Wechsel von Leben und Untergang und damit von Angriff, Beharrung, Unterliegen und Neuwerden. Für den schwachen Menschen, eben für den, der keinen Widerstandswillen aufzubringen vermag, muss die Welt zwangsläufig als schlecht, als grausam, als brutal erscheinen. Er muss sich von seinem Standpunkt aus betrachtet zu Recht ständig verfolgt fühlen. Seine Pläne misslingen ihm, da sie nicht aus einem starken Herzen kommen und darum nicht durch eine leidenschaftliche Sehnsucht zur Tat gestaltet werden. Sehr schnell stößt der schwache Mensch auf die Grenzen seiner Kraft, sehr bald erlahmen aber auch seine Gedanken. Die böse Welt zerschlägt ihn. Sie achtet weder seines ohnmächtigen Geschreis noch seines erfolglosen Gebetes. Die schwachen Menschen haben sich zu allen Zeiten nach einem Ersatz für die mangelnde Kraft umgesehen. Sehr häufig suchten und fanden sie ihn in einer an ihre Schwachheit appellierende Religion, die ihnen statt der Tat das Wunder versprach und sie statt an die Wirklichkeit an den Glauben verwies. Stärker sind die Schwachen stets nur in ihrer Einbildung geworden. Die arge Welt vermochten sie nicht zu ändern, auch wenn sie es sich einredeten oder einreden ließen. Die Welt ist aber auch keineswegs gut. Sie ist, wie sie ist. Auch der starke Mensch wird selbst beim zähesten Widerstand und im leidenschaftlichsten Angriff Schlappen erleiden, Wunden erhalten. Nur wird er vor der Welt nie die Waffen strecken und Trost im Traume, im Wunder suchen. Er wird niemals auf Himmelsleitern der Wirklichkeit zu entfliehen trachten. Die Welt ist weder gut noch böse. Sie ist, wie sie sich uns Menschen darbietet, ein großer Kampfplatz, eine Stätte ewigen Ringens des immerwährenden Krieges, ein Ort der ständig lauernden Gefahren. Und wir haben in diesen ewigen Krieg der Welt zu ziehen, wir Träger des Lebens. Nicht, weil wir diesen Krieg geschaffen haben, sondern weil sich uns die Welt nun einmal nicht anders zeigt. Wir können ja auch das Wesen einer Naturgewalt nicht ändern. Kein einziges Element können wir abschaffen.